den anderen Mist. Das Volk verraten, das habt ihr. Wir werden bezahlen, deshalb sind wir hier. Stolz bis in den Tod.